Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Gab es in eurem Leben ein so gravierendes Ereignis, dass ihr sagt, jetzt so im Nachhinein, seit diesem Ereignis hat sich bei mir alles geändert, ich bin quasi ein ganz anderer und ein ganz neuer Mensch geworden. Wenn ihr mir darüber oder davon erzählen wollt, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Seitdem bin ich ein anderer Mensch. Steffi hat angerufen und Steffi ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Steffi, was ist mit dir passiert, dass du sagst, seitdem hat sich alles geändert? Ja, ich habe im Februar 97 einen Mann kennengelernt. Mhm. Und vorher bin ich 4 Jahre auf den Strich gegangen. Mhm. Und habe aufgrund dessen des Mannes aufgehört, auf den Strich zu gehen. Ja. Wie hast du diesen Mann kennengelernt? In deinem Job? War das ein Freier von dir? Nein, den habe ich so kennengelernt, über eine Annonce. Ach, du hast deine Annonce gelesen oder aufgegeben? Ich habe seine Annonce gelesen. Und hast dich daraufhin gemeldet? Ja. Nun stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man als Prostituierte arbeitet, sich auf war das eine seriöse Annonce? Ja, denke ich mal schon, ja. Mhm. Das hat sich auch als seriös ergeben. Ja. Erzähl mal, wie geht man denn so miteinander um? Hast du zum Beispiel relativ schnell erzählt, was du machst und wie du beruflich tätig bist? Das weiß er bis heute noch nicht. Das weiß er bis heute noch nicht? Nee. Aha. Und ich habe mich aufgrund dessen deshalb gemeldet, weil ich aus dem Milieu raus wollte. Mhm. Und, Also gemeldet bei ihm, weil du raus wolltest aus dem Milieu? Ja. Mhm, ja. Und als wir uns kennengelernt haben, das war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Aber was hast du ihm denn erzählt? Er hat doch bestimmt gefragt, Steffi, was machst du vom Beruf? Wie vertreibst du deine Zeit? Naja, ich war dann in den 4 Jahren, wo ich auch nebenbei auf den Strich gegangen bin, arbeitslos. Mhm. Und hat mir eben aufgrund dessen mein Taschengeld ein bisschen damit aufgebessert. Mhm. Hast du es denn dann schlagartig aufgehört oder so peu à peu? Naja, so teils, teils. Mhm. Stammkunden hatte ich noch eine Weile. Mhm. Und aber ich habe nicht mehr weiter annonciert und habe dann auch nachher abklingen lassen. Habe dann Telefonnummer ändern lassen, dass mich dann keiner mehr erreichen konnte. Mhm. Wie lange hat das denn gedauert, als du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast, bis du dich richtig in ihn verliebt hast? Hat das wirklich am Anfang so reingeschlagen, sofort? In dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, das hat sofort total gesagt. Und bei ihm auch? Na, bei ihm kam es ein bisschen später. Mhm. Aber es hat dann schon eine gewisse Zeit, hat das sich so überlappt. Also die Beziehung zu deinem Freund und deine Tätigkeit als Prostituierte. Ja. Hm. Warum hast du es ihm? Seit 4 Wochen oder so. Ja. Warum hast du es ihm nie erzählt? Weil ich weiß, dass der nicht so eine positive Einstellung dazu hat. Mhm. Nun heißt unsere Sendung, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Inwiefern hat sich dein Leben verändert und warum bist du ein ganz anderer Mensch geworden durch diesen Freund, durch diesen Mann? Ich habe mich auch vom Charakter her um 180 Grad, besser gesagt um 360 Grad geändert. Ne, um 180 Grad wahrscheinlich. Wie warst du vorher und wie bist du jetzt? Früher war ich, bis zu dem Tag, wo ich ihn kennengelernt habe, war ich eine kleine Zicke. Mhm. Und Sturkopf mit dem Kopf durch die Wand und heute bin ich ein kleines, liebes, braves Mädchen. Ein braves Mädchen. Ja. Geradezu ein Engel. Kann man sagen, ja. Und immer noch glücklich mit dem Mann. Immer noch glücklich, obwohl er ein notorischer Fremdgänger ist. Er ist ein Fremdgänger? Ja. Und du kommst ihm auf die Schliche oder erzählt er es ganz offen? Na, ich bin ihm auf die Schliche gekommen und habe ihn dann zur Rede gestellt und er hat ja nun mehrere Frauen gleichzeitig gelaufen. Mhm. Eine Kluder, aber... Aber kommt es dann so wutmäßig in dir nicht hoch, dass du denkst, ah, jetzt wische ich dir mal einen aus und sage dem, was mit meiner Vergangenheit los ist? Oder was da los war? Na, ich war auf eine gewisse Art, also zum Anfang war ich stinkig und ich hätte am liebsten der Gurgel umgedreht, aber mittlerweile Rache ist süß. Mhm. jetzt mittlerweile weiß er, dass ich auch jetzt in den letzten Mal, also in den letzten 4 Wochen dreimal fremdgegangen bin. Ach, das ist auch fremd. Also so übst du deine Rache dann aus. Ja, ich mach Rache süß. Ja. Jetzt sag mir noch, wie du damals in das Prostituiertenmilieu reingerutscht bist. War es reiner Geldmangel, weil du arbeitslos warst, oder wie kam das? Teils. Ich bin da mehr oder weniger durch eine Freundin drauf gekommen. Mhm. Und ich habe das mal einfach so ausprobiert. Naja, mit dem bisschen Arbeitslosengeld, was ich kriege, kommt man ja auch nicht so ja, weit. Wie war denn das am Anfang, wenn man überhaupt keine Erfahrung mit dieser Art der Tätigkeit hat? Ist dir das leicht gefallen, sowas zu machen? Oh, anfangs, da war mein bester Freund der Alkohol. Mhm. Da habe ich mir erst mal so vorher, bevor ich wusste, dass einer kommt, mal ein paar Schnäpse reingezogen dann ging das, dann habe ich es ertragen. Aber irgendwann wollte ich damit raus, bevor ich irgendwie mit Drogen in Kontakt komme. Mhm. Das ist Gott sei Dank nie passiert. Gott sei Dank nicht mehr. Und du hast auch die Notbremse gezogen in Sachen Alkohol. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Seitdem bin ich ein anderer Mensch, seitdem Steffi ihren jetzigen Freund kennengelernt hat, den sie sehr liebt, obwohl er manchmal fremd geht. Aber Steffi geht auch manchmal fremd. Ja, er geht öfter wie ich, ja, aber... Ja. Danke für deinen Anruf, alles Gute weiterhin. Ja, danke. Steffi, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt kommt Alex zu mir. Und Alex ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ein Mann. Jo. Ja. Mein Thema, ich war früher Hooligan gewesen. Ah ja. Ah ja. Bei Kaiserslautern. Ja. Ja, und das hat sich dann geändert, als ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe. Die hat mich aus dem Milieu rausgeholt. Wie lange warst du Hooligan? Über 4 Jahre. Über 4 Jahre. Was sind so die heftigsten Dinge, die du während dieser Zeit getan hast? Ja gut, das war also noch ein Spiel, haben wir uns getroffen, ne? Mhm. Und haben uns da geprügelt, das war eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Mhm. Klingt das immer so locker, flockig, wir haben uns geprügelt. Ja, ich vermute mal, dass da schlimme Dinge vielleicht auch passiert sind, oder? Ja klar, also Knochenbrüche. Wie viele Menschen hast du krankenhausreif geschlagen? Das kann man über den Zeitraum eigentlich nicht sagen. Aber eine ganze Menge? Ja, es waren einige dabei. Mhm. Hast du von irgendjemandem mal irgendeine Rückmeldung bekommen, wie schwer die Verletzung war, wie lange er im Krankenhaus gelegen hat? Ja gut, also man zu einigen Grund hat man ja Kontakt. Mhm. Also waren also das Knie durchgetreten, Rippenbrüche, Armbrüche oder so. Mhm. Also Hooligan, das heißt, dass eure Gruppe sich mit den Gegnergruppen richtig in die Haare gekriegt hat. Ja. Es wird dann vom Spiel ein Termin ausgemacht, wollen wir uns treffen. Mhm. Ja, und das war dann der Zeit da. Mhm. Und das Hochschulgang, also 10 Minuten höchstens, und war keine Polizei dabei und gar nichts. Sag mal, Alex, ich hatte schon ein paar Mal die Gelegenheit hier in der Sendung mit auch noch aktiven Hooligans zu reden. Kannst du mir jetzt im Nachhinein, du hast ja auch einen gewissen Abstand jetzt dazu, wie lange bist du jetzt raus aus der Szene? Ein Jahr. Kannst du mir das, oder kannst du uns das erklären, was ein Fußballfan dazu veranlasst, auf andere Leute einzudreschen und was daran das Schöne sein soll? Das Prickelnde. Gut, also es sind viele, die gehen ja bloß wegen der Prügelei aufs Stadion. Mhm. Warum ist es toll, sich zu prügeln? Das ist irgendwie der Kick. Was ist das für ein Kick? Da ist jemand, der kommt auf dich zugerannt und du knallst ihm ein und fertig. Aber man geht doch immer ein irres Risiko ein, nämlich selbst schwer verletzt zu werden oder sogar einen anderen ganz schwer zu verletzen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar zu töten. Gut, wir haben keine Waffen gehabt, als war plus. Ja, aber du weißt doch genau, ein ungünstiger Schlag und du kannst einen querschnittsgelähmt schlagen. Ne? Dieses Risiko geht man ja immer ein. Und du sagst, das ist der Kick? Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, was soll ich sagen, jugendlicher Leichtsinn vielleicht. Mhm. Ja, wie bewertest du das heute? Abstand 1 Jahr. Ja. Also im Nachhinein, da macht man sich auch seine Gedanken und wird man vielleicht ein bisschen heller im Kopf. Mhm. Was ist dir denn so durch den Kopf gegangen, als du diese schlimmen Bilder aus Frankreich gesehen hast? Jetzt ist gerade der Prozess in Essen zu Ende gegangen. Ja. Als dieser Polizist... Finde ich irgendwie primitiv, also mit Waffen oder mit Schildern auf einen einzuschlagen. Aber du meinst, du warst nicht primitiv? Damals, ja. Mhm. Jetzt erzähl mir mal von deiner Freundin. Die hast du nun dann vor 1 Jahr kennengelernt. Du warst noch aktiver Hooligan. Mhm. Sie hat das mitbekommen, wahrscheinlich ziemlich schnell, ne? Was du da machst. Ja, also wir sind zusammengekommen. Mhm. Und, wo kennengelernt? Wir haben uns in der Stadt kennengelernt. Einfach so in der Stadt. Mhm. Mhm. Ja, und gut, die hatte dann auch mitbekriegt, was ich mache. Mhm. Und das war also, wenn das zwischen uns was werden soll, dann hörst du auf. Hat sie gleich gesagt? Hat sie gleich gesagt, ja. Mhm. Ja. Und hat dich das dann gleich so beeindruckt, dass du gedacht hast, okay, ja, ich lass die Finger davon. Frau, ja. Für die Frau, ja. Mhm. Ohne zu zögern, was hast du denn deinen Kumpels gesagt? Das höre ich ja auch immer wieder, dass die Jungs dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Kumpels gegenübertreten soll. Was hast du denen gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich habe eine Frau kennengelernt und Schluss mit der Prügelei. Und haben die sich nicht über dich lustig gemacht? Jetzt kommt eine Frau und er zieht den Schwanz ein. Ja, klar, dann kommen auch noch die billigen Drohungen, also Verräter. Mhm. Und du bist aus diesem Kreis, aus diesem Freundes- oder Kumpelkreis dann auch schlagartig rausgegangen? Ja. Und hast du nicht Entzugserscheinungen gehabt, wenn man das 4 Jahre... Nee. Nee. Also dann die Nachmittage, wo du sonst immer so auf Tour warst, die hast du dann mit deiner Freundin verbracht? Genau. Mhm. Warst du eigentlich auch mal im Krankenhaus und... ja, klar. Was waren deine schlimmsten Verletzungen, die du hast einstecken müssen? Ja, Nasenbeinbruch, Armbruch, mhm, Hand gebrochen. Das ist ja Wahnsinn. Und selbst solche Verletzungen haben dich nicht veranlasst zu sagen, ich hör auf, ich mach einen Punkt. Nee. Da muss dann erst eine Frau kommen. Ja. Das ist eine tolle Frau, die du da hast, glaube ich. Oh ja, doch. Ja, und ihr seid nach einem Jahr richtig glücklich noch? Mhm. Ja? Ja. Ich hoffe, dass du noch Fußballfan bist. Ja, das bin ich. Auf jeden Fall, ja gut. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ne? Dieses eine und das andere. Ein anderer Mensch ist Alex, seitdem die Freundin ihm gesagt hat, no Hooligan, ne? Yep. Danke für deinen Anruf. Alles Gute euch beiden. Okay, danke. Tschüss, Alex. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, das Thema heißt, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Gibt es in eurem Leben ein Vorkommnis, ein Ereignis, das euch vielleicht richtig wachgerüttelt hat oder euch auf eine ganz andere Schiene gesetzt hat, sodass ihr sagt, ich habe mich radikal verändert, mein Leben ist anders geworden, ich bin ein anderer Mensch geworden, seitdem dieses passiert ist. Ich hätte das vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten und meine Freunde, die Freunde von damals, die erkennen mich gar nicht wieder. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft ganz einfach an 0800 5678 111, kostenfrei, oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Dagmar, und Dagmar ist 42 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Dagmar, guten Morgen. Ich grüße dich. Tja, du hast mein Leben verändert. Ich habe ja. Was? Jeden Tag kommen war sensationelle Neuigkeiten hier auf mich zu. Du hast mein Leben durcheinander gewürfelt irgendwo. Tja, und zwar folgendermaßen: vor etwa 3-4 Jahren, ich sag mal 4 Jahren eher, da hat es so begonnen, da haben meine Kinder dann zu mir gesagt, weißt du, was wir eigentlich nachts im Bett hören? Und da habe ich dann gesagt, nein, was macht ihr denn? Wir hören Domian. Mhm. Da habe ich dann gesagt, nee, das gibt's nicht. Ne? Was hört denn ihr da? Wie alt waren die Kinder damals? Ja, die sind, ja Gott, die sind jetzt 22, 17 und 16. Ja, ja. Und da habe ich dann gefragt, was hört ihr denn? Ja. Ein Hörspiel irgendwo, was ganz Spannendes. Ein Hörspiel. Gibt es das noch im Radio irgendwo, was zu hören? Und mhm, sagten die dann, ey Mom, das musst du dir einfach mal anhören. Mhm. Das ist ganz spannend und da sind auch ganz tolle Themen bei. Mhm. Und ich war immer eine Mutter eigentlich, die total, ich sag mal, konservativ ist. Mhm. Klingst also, du gar nicht so. Piercing gab es bei mir nie, ne? Ehrlich nicht. Wollte ich nicht, mhm, ne? Und so ausgeflippte Sachen, nee, habe ich nie drauf gestanden. Wahrscheinlich sitzt du jetzt am Telefon völlig durchgepierst mit Branding und allem. Nein, überhaupt nicht, nein. Ich habe die total noch unter Kontrolle irgendwo. Und dann, die sagten mir das dann, ich habe mir das so angehört, ne? Dann hast du gedacht, ah, gar nicht so schlecht. Ja, und da habe ich dann gesagt, nee, Kinder, was ihr da so hört. Und dann, das kam mir auch zu spät nachts vor irgendwo, ne? Weil die nachts dann in der Wach liegen und die Sendung da hören, ja, dann morgens Schule und Ausbildung, das geht nicht, mhm, ne? Wir zeichnen das einfach mal auf und wir sehen uns am nächsten Morgen an. Mhm. Oder an dem Tag, wo wir dann Zeit haben. Mhm. Das haben wir dann auch getan, mhm, und wir sind total zu der, ja, es ist total komisch. Wir sind dann zu der Entwicklung gekommen irgendwo, wir gucken uns dann diese aufgezeichneten Sendungen an und wir diskutieren darüber. Jeden Tag? Das ist jeden zweiten Tag, gucken wir uns dann diese Sendung an. Das ist ja abgefahren. Nee, das ist nicht abgefahren. Ich finde das total gut. Ja, ich freue mich darüber. Ich fühle mich geschmeichelt, dass man extra eine Sendung aufrauft. Es geht nicht anders, weil du eine Kinder auch in dem Alter hast. Weil es zu spät ist. Die, ne, schickst du ins Bett irgendwann abends. Aber heute bist du mal lange aufgeblieben, um mir das ich zu erzählen. Die Kinder haben mich drum gebeten. Ja. Die haben dann gesagt, Mutti, es ist offene Sendung oder beziehungsweise dieses Thema, da habe ich mich geändert. Ja. Und du hast dich seitdem total verändert. Du bist total die coole Mutter geworden. Und da, jetzt ruf bitte an. Jetzt ganz im Ernst, Dagmar. Hat die Konfrontation mit den vielen Themen, die hier besprochen wurden, in den viereinhalb Jahren, seitdem es unsere Sendung gibt, hat das wirklich eine solche Auswirkung auf dich gehabt, dass du dass du toleranter geworden bist, dass du offener geworden bist für... Beispiel, ich habe immer gesagt, Nutten, ne? Zum Beispiel. Habe ich immer gesagt, das ist eine Sache, die gibt es nicht und das darf nicht sein. Und war ich total die, ich war total die komische Verklemmte irgendwo. Weil ich dann gesagt, das gibt es nicht und wenn es die Frauen geben muss, dann soll es sie geben. Und mittlerweile habe ich Verständnis dafür. Für die Frauen. Gibt es noch ein Beispiel, wo du sagst, durch die Anrufer in deiner Sendung denke ich da und da anders drüber? Ja, total viele. Da gibt es total viele Beispiele für. Piercing zum Beispiel. Meine Schwiegertochter, die kam an und sagte, Mom, ich will mir ein Piercing machen lassen in der Zunge. Und da habe ich dann gesagt, Manuela, ich bitte dich, Kind, ich liebe dich so, wie du bist, ein Piercing in der Zunge. So, und dann kam sie letzte Woche an, hat sie ihr Piercing in der Zunge gehabt. Das gibt es. Und ich liebe so Sachen. Das ist total verändert irgendwo bei mir. Haben dich denn dann gewisse, vielleicht auch so krasse Anrufer nicht auch am Anfang provoziert, die extreme Dinge erzählt haben, vielleicht auch so sexuellen Bereich? Ich fühle mich provoziert dadurch, ja klar. Aber du setzt dich auseinander damit dann. Ich bearbeite das Thema und ich denke dann mal für mich, dass ich das durcharbeiten muss irgendwo für mich selber. Und dann mit meinem Ehemann zusammensitzen muss, das kommen wir durch irgendwo. Und dann haben wir auch für die Kinder total das, ich sage, Domian, ganz ehrlich jetzt, sage ich dir jetzt, ich hatte die schon mal im Rohr und da ging das um ein Thema im Religionsunterricht. Kannst du dich erinnern? Ich glaube ja, sag nur ein Stichwort. Wo die Lehrerin dein Thema hat. Ja, ich weiß, Weißt du, in Düsseldorf damals. Ja, genau. Und aber das hat mich weiter verfolgt und die Kinder haben dann gesagt, Mutti, bitte halte das im Auge und mach das, zieh das weiter durch. Und das ist für mich so positiv geworden, die ganze Sache. Ich kann echt nur sagen, ich bin positiv eingestellt jungen Leuten gegenüber. Über diesen Anruf und über das, was du gerade gesagt hast, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Weil das ist so eine Rückmeldung und das heißt, dass diese Sendung und das, was meine Anrufer hier erzählen, wirklich eine Wirkung nach draußen hat und auch eine positive Wirkung. 100 pro. Wunderbar. Jetzt sag mir doch noch, gab es denn doch vielleicht irgendetwas, was dich eher geschockt hat und wo du nicht so ganz mit einverstanden bist? Ja, das gibt es. Sag mal bitte. Das war mal, wir hatten mal das Thema so Sex irgendwo. Haben wir öfters, haben ja. Wir Und da habe ich dir mal erzählt in der Sendung dann, dass ich meinen Mann da auch mal gerne auf der Treppe nehme. Ja. Kannst dich bestimmt nicht dran erinnern. Ja, so vage, ja. Ja, und dann kam der ja nächsten Morgen nach Hause, sagte er, du bist ja jetzt ein Fernsehstar, meine ganzen Kollegen wissen das. Das war total peinlich. Ist dein Wunsch denn erfüllt worden? Nee, wir haben das ja immer gemacht und das war ja nicht mein Wunsch. Ne? Ach so. Das haben wir gemacht. Und da war er tierisch sauer drüber, sagte er, jetzt wissen alle Kollegen, wer gemeint ist hier in Düsseldorf. Aber jetzt wissen auch alle Leute, dass Dagmar sich sehr verändert hat, seitdem es diese Sendung gibt und dass Dagmar eine tolerante und offene Frau geworden ist, seit viereinhalb Jahren. Ich danke sehr herzlich für das Kompliment. Viele Grüße an... Total super und ich muss ganz ehrlich sagen, für meine Kinder, die gerade noch im schulpflichtigen Alter sind, hilft diese Sendung tierisch weiter. Also die Kinder haben mir echt gesagt, Mutti, mach das mal an. Und hört vor allen Dingen Schwule auch in dem Alter, 16, 15 eventuell. Ja. Und sagte mein Sohn dann zu mir, sagte Mutti, hör das bitte mal an, das gibt es wirklich bei uns. Da habe ich dann gesagt, Kerl, mit dem Thema habe ich überhaupt nichts am Ohr. Dagmar. Dann sagte er nur, hör mal, das gibt es wirklich. Ich danke dir sehr herzlich. Grüße deine Familie von mir und bleib uns ganz einfach treu. Alles Gute. Treu, auf jeden Fall. Alles Gute, tschüss. Alles klar, tschüss. Wen haben wir jetzt hier? Burkhard, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Burkhard, das Thema, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Bitte? Ich sag, das Thema heißt, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Genau. Und zwar, ich bin seit 8 Jahren alleinziehender Papa. Und früher kam ich, sagen wir mal, Anführungsstriche, nicht so ganz klar mit meinen Kindern, weil ich war schon früh Papa geworden mit 24. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei. Zwei. Und warum bist du alleine ziehend? Da will ich ganz ehrlich sagen, ich will keine fränkische Wäsche waschen, Domian, aber die Mutter hat gesagt, sie fühlt sich noch zu jung und die hat damals uns einfach verlassen. Würdest du jetzt sagen, seit dieser Zeit, seitdem du alleine ziehend bist du ein anderer Mensch oder seit einer... Ja, also vor allem selbstbewusster und sagen wir mal, von der Verantwortung her viel größer. Früher habe ich das Leben ein bisschen, sagen wir mal, heute auf morgen, morgen auf übermorgen. Ich mache das, wie ich schon gesagt habe, 8 Jahren. Mhm. Und ich bin eigentlich glücklich. Also, mhm. Also 8 Jahre alleinerziehender Vater und in dem Alter, das ist natürlich auch schon eine stramme Leistung. Wie machst du das denn? Bist du auch noch berufstätig? Ja, also leider muss ich das so sagen, was heißt leider? Ich bin im Moment genauso eine Hausfrau. Also du bist nicht berufstätig zusätzlich noch? Nee, mhm. Also momentan nicht, aber mhm. Nächstes Jahr, ich bin auch wieder eine tolle Beziehung, meine süße Traumfrau Angela, schönen Gruß erstmal. Wie, du hast jetzt eine neue Freundin wieder? Naja, mhm. Bin sehr glücklich, aber mhm. Wir wollen jetzt zusammenziehen nächstes mhm. Jahr, ne? Mhm. Und möchte auch wieder arbeiten gehen. Ja. Und aber ich wollte nur dazu sagen, es ist zwar so, meine Kinder, die haben es auch nicht schwer, also nicht leicht gehabt früher, ne? Und ich habe es auch nicht leicht gehabt, mhm. weil meine Mama ist selber früh gestorben. Mhm. Und wie alt sind denn deine Kinder jetzt? Meine Kinder sind jetzt 8 und 10. 8 und 10. Mhm. Sag mir doch mal, versuch doch mal so in vielleicht mit so ein paar Begriffen noch mehr verständlicher zu machen. Wie du vorher warst, so, vielleicht so ein paar Charaktereigenschaften, du hast es gerade ja schon so ein bisschen gemacht, und wieso du dann anders geworden bist, seitdem du alleine mit den Kindern bist. Ja, das kann ich genau erklären, und zwar, früher war ich so gewesen, immer nur saufen, mhm. immer nur ausgehen, mhm. immer nur Frauen, mhm. Ja, das hört sich mal ein bisschen krass an, aber es ist so. Mhm. Highlife. Ja, genau. Mhm. Und, so, und dann kam der Tag, wo deine Frau oder deine genau, Ex-Partnerin euch verlassen hat, und da wurde das plötzlich ganz ernst, ne? Ja, genau. Mhm. Also vorher habe ich gedacht, das wäre ein nachträglicher April-Scherz, weil die ist damals am 2. April 1992 abgehauen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Mhm. Ich bin 24, habe ein kleines Kind, also das heißt ein Säugling noch, mhm. und habe eine Tochter von 2 Jahren und 8 Monaten und habe total mein Leben umgekrempelt. Mhm. Ich habe meinen Beruf abgegeben. Mhm. Wollte kein Rabenvater sein. Was hast du gemacht beruflich vorher? Ich habe Maler Lackier gemacht. Maler Lackier. Mhm. Und habe einfach gedacht, ich war selber früher im Heim gewesen, weil mhm. wie schon gesagt, meine Mama ist früher sehr früh gestorben. Mhm. Und habe mir gesagt, das, was ich durchgemacht habe mhm. Im Heim, das mhm. tust du deine Kinder nicht an. Und schlagartig musstest du verantwortungsbewusst sein. Lernen, ne? Und auch ja, das genau. Leben auch. Ich musste, ja. Also wie schon gesagt, ich spüre heute selber. Mhm. Kochen, bügeln, mhm. also wie eine Hausfrau. Du hast alles richtig im Griff. Ja. Ja. Das ist eine schöne Sache. Und du hast bist jetzt wieder verliebt. Und bin frisch und verliebt. Es gibt und eine neue Partnerin und ich hoffe, dass die Partnerin mit den Kindern auch gut klarkommt. Bitte? Sag nochmal. Ich hoffe, dass die Partnerin mit den Kindern auch gut klarkommt. Ah, also will ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe schon mehrere Beziehungen gehabt, mhm. aber diese Frau, wo ich jetzt habe, also wie schon gesagt, Angela, schönen Gruß aus Aschaffenburg. Ja, ich weiß. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, Domian, das ist so eine Frau, das vor allen Dingen so eine liebe Frau. Ja. Die hat selber ein Kind, das Kind ist da ein bisschen überaktiv, aber mhm. sie kommt mit meiner also, Kinder wunderbar könnt, klar. Ihr könnt euch richtig gut zusammentun. Ja, also ist echt mein Traum. Ich gratuliere und du grüßt die zukünftige, wahrscheinlich werdet ihr vielleicht auch heiraten, zukünftige. Sie sind verlobt, ja. Ja, deine zukünftige herzlich von mir und wünsche euch und eurer neuen Familie alles Gute. Domian, ich wollte nur eins sagen, mach weiter so, du bist super und ich habe dich sehr oft schon verfolgt und habe ich in viele Talkshow gesehen. Mach weiter so. Du hast eine gute Meinung. Dankeschön, Burkhard. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Marco, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marco. Was ist bei dir passiert? Bei mir ist Folgendes passiert. Und zwar bin ich diesen Sommer wieder mal unterwegs gewesen mhm. als Segel- und Surflehrer. Ja. Wo? Und zwar auf Kreta war das gewesen. Ja. Ja, bin da einen recht skrupellosen Typen geraten eigentlich. Aber das kommt vielleicht erstmal später. Jedenfalls, anstatt segeln, surfen, habe ich da eigentlich jeden Tag das Motorboot gefahren. Mhm. Habe Wasserskiunterricht gemacht. Mhm. Tja, und eines Tages bin ich rausgefahren und habe mit einer Wasserskiläuferin hinten dran auf einmal ein komisches Geräusch in der Schraube gehört. Hab das Motorboot gestoppt, bin nach hinten gegangen, hab geschaut und da ist eine Leiche vor mir aufgetaucht. Ich habe ihm genau ins Gesicht gesehen und mir ist ganz schwarz vor Augen geworden. Moment, ist eine Leiche vor dir aufgetaucht? Aber das war nicht die Wasserskiläuferin, die hinter dir war. Nein, und ich bin ich bin wohl über den Taucher rübergefahren. Es war ein Taucher? Mhm. Die Wasserskiläuferin war okay, die hinter dir war? Ja. Tja, und die Wasserskifahrerin hat sich dann reingehangelt, hat mich dann zurückgefahren. Ich habe dann, wie gesagt, unter Schock gestanden. Mhm. Der Mensch war tot, der war wirklich, wirklich tot. Der Mensch war tot, mhm. Ja. Ist es denn so, dass du ihn überfahren hast oder war der vorher schon tot? Das kann keiner hundertprozentig sagen. Es war auf jeden Fall ein Taucher. Es war auf jeden Fall ein Taucher. Mhm. Der Taucher hatte keine Signalboje gesetzt, nichts in der Richtung gemacht. Mhm. Ich konnte ihn also nicht sehen. Mhm. Ja, und das Schlimme war eben auch gewesen, dass ich im Schock gelegen habe. Und mein Chef, für den ich gearbeitet habe, dem ist nichts Besseres eingefallen, als in dem Augenblick zu mir zu sagen, dass ich nur sein Freund gewesen wäre. Dass ich nur kurz für ihn eingesprungen wäre und das Motorboot eben nur heute gefahren wäre und gar nicht für ihn arbeiten würde. Mhm. Und das wusste ich alles vorher nicht. Und man, das ist anscheinend so, wie ich im Nachhinein gemerkt habe. Was hat das denn für eine Konsequenz, dass er das gesagt hat? Na, dass es kein Arbeitsunfall ist oder sonst. Ach so. Mhm. Mhm. Na, und dass ich überhaupt nicht für ihn gearbeitet hätte. Und mhm. Aber de facto hast du für ihn gearbeitet. Natürlich. Warum hat er das denn gemacht? Ja, warum hat er das denn so gesagt? War das eine Kurzschlussreaktion oder hatte er damit was im Sinn? Der hat damit das im Sinn, dass ich so oder so nicht da angemeldet war. Mhm. Ja, und dass er damit auch nicht, dass der dafür nicht belangt wird. Mhm. Ja, gut, das ist jetzt so eine rechtliche Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch viel schwerer für dich wiegt, dass du vielleicht einen Menschen überfahren hast oder zu Tode gebracht hast. Ja, unbeabsichtigt natürlich. Liegt schon sehr, sehr schwer, aber ich kann dazu irgendwo nur sagen, ich konnte den ja nicht sehen. Mhm. Es war für mich unmöglich. Mhm. Und das Schlimmere war für mich eigentlich gewesen, dass ich dann ins Gefängnis gekommen bin. In Griechenland? In Griechenland. Mhm. Keine Dusche, kein Bad. So ist es im Gefängnis. Vergammelte Decken, die 3 Jahre lang nicht gewaschen worden sind. Mhm. Wie lange warst du da in dem Gefängnis? Eine Woche. Mhm. In dieser einen Woche haben sie eine Gerichtsverhandlung einberaumt. Keine Obduktion, keine richtige. Keiner konnte mir so richtig den Todeszeitpunkt sagen. Es hätte also auch gut sein können, dass derjenige vorher schon tot war. Naja, jedenfalls gab es dann eine Gerichtsverhandlung. Ich habe dann Gott sei Dank noch einen guten Anwalt gefunden. Was hat man dir denn vorgeworfen? Wie lautete die Anklage? Dass ich jemanden zu Tode gebracht habe. Mhm. Dass ich gefahren bin ohne Motorbootlizenz, mhm. weil mich mein Chef mhm. eben nicht angemeldet hatte mhm. und er hätte ein bisschen Geld zahlen müssen, meine Lizenz hinterlegen müssen. Ich verstehe, ja. Also eigentlich stand das alles in einem Arbeitsvertrag vorher. Mhm. Bloß diesen Arbeitsvertrag hat er nie unterschrieben. Mhm. Ich habe ihn dahin gesandt und... Also eine Woche Knast in Griechenland, mhm. dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Das ging aber dann schnell alles, ne? Wundert mich. Das wundert mich allerdings auch. Und naja, ich dachte eben, ich komme da nie wieder raus und darf ewig lang in Griechenland bleiben und werde dort verurteilt und ins Gefängnis kommen. Andere Anwälte haben mir das auch gesagt, dass es so sein wird und ich habe eigentlich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Wie ist das Urteil ausgegangen? Naja, das ging halt an einem Tag, wurde es abgeurteilt. Mhm. Da waren auch so ein paar fadenscheinige Sachen noch gewesen, da wurde die Tauchmaske von dem gefunden, 70 Meter vom Ufer entfernt. Mhm. Sagen wir erstmal das Urteil. Wie lautete das Urteil? Das Urteil lautete 21 Monate Gefängnis. Die hast du aber nicht abgesessen? Nein, ich habe 3 Jahre Bewährung. Sonst könnten wir jetzt nicht miteinander reden. Ja, genau in diesem Augenblick, als das Urteil fiel, dachte ich eigentlich, mein Leben ist vorbei, weil 21 Monate im Gefängnis. Mhm. In Griechenland glaube ich, dass ich es als Deutscher bestimmt nicht durchgestanden hätte. Das hätte sich auch durchgestanden, aber es wäre eine harte Zeit gewesen. Nun heißt ja unsere Sendung, seitdem hat sich mein Leben geändert. Inwiefern hat sich dein Leben geändert? Aber seitdem bin ich ein anderer Mensch. Ja, erstmal denke ich halt auch sehr viel an Leute, die in der gleichen Situation wie ich bin, mhm. die irgendwo arbeiten und so. Na gut, aber du bist jetzt wieder in Deutschland. Inwiefern hat sich denn jetzt dein Leben verändert? Und würdest du sagen, dass du jetzt wirklich ein anderer Mensch warst, wenn du dich jetzt vergleichst zu der Zeit vor diesem Unfall, vor dem Unglück? Ja, irgendwo lebe ich das Leben einfach bewusster, mhm. Mhm. weil ich weiß, dass es Klick aus sein kann. Mhm. Ich versuche irgendwo das Leben positiv jetzt zu nehmen und mhm. auch die schwierigen Dinge zu meistern und mhm. mich darüber zu freuen, dass ich irgendwo noch in Deutschland sein darf und dass mhm. ich wieder da draußen bin. Und ich vermute mal, dass du so schnell nicht wie in der Kreta fährst. Ja, 3 Jahre lang bestimmt nicht mehr. Das bestimmt, ja, aber auch vielleicht danach nicht, wenn man eine solche Erinnerung hat. Ja, ich weiß nicht, im Augenblick habe ich es, glaube ich, sehr verdrängt. Und mhm. Ich möchte dich trotzdem noch mal fragen, ich habe es gerade ja schon gemacht, weil mich das ein bisschen wundert. Ist denn nicht auch irgendwie, wenn auch nicht begründet, aber ich meine, Menschen reagieren ja so, und es wäre auch allzu menschlich, wenn du so reagieren würdest, ein schlechtes Gewissen da, oder dass du über diesen Menschen nachdenkst, was war das für ein Mensch? Welche Schuld trifft mich vielleicht doch, oder so? Ich habe mich schon gefragt, was für ein Mensch das war, und in dem Augenblick habe ich auch irgendwo das Gefühl gehabt, dass seine das ist jetzt blöd, dann, dass seine Lebenskraft an mir vorbeifliegt, als das passiert war. Aber man muss eben dazu sagen, dass ich in dem Fall, also dass mich im Grunde genommen gar keine Schuld trifft, und dass normalerweise wäre meine Lizenz und sowas hinterlegt gewesen, wäre das auch nie so weit gekommen, dass es zu einer Verurteilung gekommen wäre. Weil die haben mir daraus halt dann einen Strick gedreht, dass ich zu nah am Ufer war, obwohl ich 300 Meter weit draußen war, und dort hatten Taucher nichts zu suchen und schon lange nicht ohne Boje. Ja. Das war das ganze Problem, weil man kann den Menschen ja überhaupt gar nicht sehen. Ist völlig klar, ja, ist völlig klar. Ich wünsche alles Gute, Marco. Alles Gute. Tschüss, auf Wiederhören. Ach so, alles Gute mit deiner Sendung noch. Dankeschön. Und ich wollte alle Surflehrer noch mal warnen und alle Segellehrer, sich ihre Verträge auf jeden Fall unterschrieben zurücksenden zu lassen. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht, dass sie so reinfallen wie ich. Ja. Das ist eine ganz, ganz große Warnung an all diese Leute, die im Ausland arbeiten. Die sollen lieber selber abchecken, ob es auch wirklich alles so seine Richtigkeit hat mit den Verträgen, weil die können sich damit in die Teufelsküche reiten. Okay, vielen Dank. Tschüss, Marco. Alles klar, mach weiter so. Tschüss. Ciao. Dankeschön, tschüss. 1:31:31. Jetzt machen wir Pause. Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Gibt es in eurem Leben ein Ereignis, das euch gravierend verändert hat, sodass ihr sagt, heute sagt, seitdem läuft mein Leben ganz anders, ich bin ganz anders, ich bin ein anderer Mensch. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt schon mal ein Hinweis für nächste Woche. Nächste Woche Freitag, 26.11. haben wir mal wieder Promi-Besuch hier. Und da wird Stefan Raab hier neben mir sitzen. Stefan Raab stellt sich euren Fragen. Ihr könnt eine ganze Stunde lang hier anrufen, nächsten Freitag. Und Stefan Raab das fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Radikal alles. In der Nacht von Freitag auf Samstag, nächste Woche, in der Nacht vom 26. auf 27.11. Jetzt aber zu heute und unserer heutigen Sendung. Seitdem bin ich ein anderer Mensch, und ich begrüße herzlich Birgit, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Birgit. Was ist geschehen? Ja, ich habe vor 3 Jahren in der Diskothek jemanden kennengelernt, und das war nicht gleich alles ganz klar. Aber so später, nach und nach, hat sich dann rausgestellt, der ist gut für mich. Aha. Der ist gut für mich. Ja, der ist gut für mich. Das ist eine interessante Formulierung. Normalerweise sagt man ja, wow, ich habe da jemanden kennengelernt, scharf oder nett oder... Aber der ist gut für mich klingt ja doch sehr abgeklärt. Ja, doch, der ist gut für mich. Der, ich muss dazu sagen, ich bin verheiratet. Ja. Mein Mann hat das so nach und nach mal rausgekriegt, aber war sich nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Weil, muss dazu sagen, der andere, der versteht mich, der kann mir stundenlang zuhören, der redet mir auch nie dazwischen, der unterbricht mich nie. Mhm. Er ist gut für dich, schlichtweg. Ja, doch, doch. Wenn ich mal nicht weiter weiß oder wusste, dann sagt er mir immer, wie es lang geht. Mhm. Und seitdem ich ihn kenne, lasse ich mich eigentlich nicht mehr so schnell unterbuttern. ich weiß dann selber, da geht's lang, so ist der Weg geradeaus, niemals abbiegen. Und er sagt dann immer meistens, gut Püppi, so ist in Ordnung. Püppi, so, mach immer, so ist das gut. Püppi, ja, sagt er. Püppi, ja, sagt er zu dir. Ja, ja, darf ja, ja. Er Püppi sagen? Wie kommt er auf diesen Spitzennamen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Gut, erstmal mit der Geschichte weiter. Also in der Diskothek kennengelernt, vor 3 Jahren. Ja, genau. Mhm. Und da hast du gleich gemerkt, er ist gut für mich. Du bist ja aber verheiratet auch, oder warst da verheiratet zu der Zeit? Nee, ich bin immer noch verheiratet. Und hast nebenher einen Mann, der gut für dich ist. Ja. Und seitdem ist dein Leben völlig verändert, seitdem du diesen Mann hast. Ja, doch. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe, warum bist du noch verheiratet? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Fragen wir uns alle jetzt, schlagartig, sitzen wir ja zu Hause vorm Fernseher und denken, warum ist Püppi eigentlich noch verheiratet? Ja, das ist so eine Abhängigkeit von meinem Mann auch, weil ich bin zwischenzeitlich immer mal zu Hause und dann bin ich auch wieder arbeiten, aber das bringt es mir immer irgendwo nicht. Ist denn der richtige Mann, sage ich jetzt mal, dein Ehemann, zumindest ein bisschen auch gut für dich, oder ist es eigentlich eine tumpe Nuss? Mal böse gesagt. Ja, er ist gut für mich, aber er ist halt nicht so, wie ich mir eigentlich den Mann wünsche, den ich da kenne. Was kritisierst du denn an deinem Ehemann? Was fehlt dir denn an dem? Ja, er geht, ja gut, wir gehen auch raus, aber wenn wir rausgehen, dann ist er ruckzuck zu und ich tanze für mein Leben gerne, weil ich komme aus der Gastronomie. Ja. Und ich bin das Tanzen gehen relativ, sag ich mal, gewöhnt. Ich bin auch ein Nachtmensch. Mhm, mh. Ne? Und ich tanze gerne und der andere kann tanzen, das geht gar nicht. Stundenlang mit wachsender Begeisterung und mein Mann tanzt überhaupt nicht. Wir haben nicht mal an unserer Hochzeit getanzt. Also der Liebhaber, sag ich jetzt mal, der Lover, der mietet dir mehr auch so in Sachen Freizeitvergnügen. Ja, zum genau. Zum Beispiel. Ja. Aber jetzt die Frage, wie geht denn ein richtiger Mann damit um? Er versucht immer, sag ich mal, nach Möglichkeit immer so das zu verdrängen. Aber wenn er dann mal dabei ist und das aufwärmt, alles ist manchmal Kaffee, weil der ist schon 5, 6, 7 und 8 Jahre alt. Nein, wie geht er damit um, dass du da einen anderen Mann hast? Ich muss mal so sagen, ich kann recht gut organisieren. Und wenn ich organisiere, dann hat er es meistens nie mitgekriegt. Aber er ahnt schon, dass da jemand ist. Ja, doch. Er hat dich aber noch nie richtig darauf angesprochen. Er sagt hier, Birgit, ich weiß nicht, wie nennt dein Ehemann dich? Birgit. Der nennt sich Birgit. Also Birgit, ist da nicht vielleicht noch jemand? Ja, doch, er hat das schon, wir haben das schon einmal drüber gesprochen, und dann war er auch am Boden zerstört. Ne, und, was, dazu und du hast dann zugegeben, da ist jemand, der ist gut für mich. Ja, ich habe dann gesagt, das ist den gab es, ich habe dann aber auch gesagt, den gibt's nicht mehr. Ach, Birgit, du lügst ja. Ja, na sicher. Püppi lügt. So geht das doch nicht. Ja. Wie soll das weitergehen? Du betrügst jetzt deinen armen Ehemann? Mittlerweile versuche ich den Kontakt zu dem anderen abzubrechen, aber das geht immer irgendwie nicht, weil mir fehlt dann, wenn er mir mal zuhört. Warum willst du den Kontakt abbrechen, wenn du nur eigentlich was Positives über ihn berichten kannst? Ja, nee, weil der ist auch verheiratet und ein Haus dran und ein Haufen Kohle und eine kranke Ehefrau noch und was weiß der. Also im Klartext, dir wird es zu kompliziert. Nee, es wird nicht kompliziert, das ist prickelnd so. Achso, würdest du denn davon träumen, dass der sagt, hier Birgit, wir machen klar Tisch, du trennst dich von deinem Partner, ich von meiner Partnerin. Lass uns ein richtiges Paar sein. Ja. Würdest du das? Würdest, ja. Würdest du gerne? Ja, würde ich gerne. Das hatten wir auch schon mal fast. Wir hatten uns sogar schon mal zusammen die Wohnung angeguckt. Mhm. Und dann kriegt aber irgendeiner von uns, ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, wer von uns irgendwie kalte Füße. Ach, verstehe ich nicht. Kämpft doch, wenn ihr wirklich euch so gut versteht und das was Besonderes ist und ihr euch gegenseitig so gut tut, wie du es ausdrückst, dann kämpft doch auch dafür und bringt da richtige Realität rein und macht das zu einer offiziellen Angelegenheit. Das ist doch alles halber Quark, was ihr da veranstaltet. Da versuchst du dich ein bisschen zu trennen und dann ruft er wieder an und du hast doch so wieder Sehnsucht nach ihm und mit deinem Mann geht's auch nicht richtig. Das ist doch alles, das ist doch nix. Nee, das ist wirklich nix. Nee, aber ich sag mal so, es geht. Aber wenn er dann mal wieder anruft und dann auch mein Sohn am Telefon war, dann sagt er der Mama, er hat wieder angerufen. Ach, der Sohn weiß auch Bescheid. Ja, die kennen sich. Die kennen sich sogar. Ja, klar, die beiden mögen sich auch recht auch gut. Auch das noch. Mhm. Aber du hast jetzt, diese Nummer heißt ja, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Das ist ja eine hohe Beurteilung, positive Beurteilung für einen anderen. Wenn man sagt, seitdem ich den kenne, bin ich ein anderer Mensch. Das ist ja das tollste Kompliment, was man überhaupt immer machen kann. Ja, ja, aber er scheint das nicht so ganz so zu verstehen. Ich rede zwar mit ihm dann darüber, aber er hört dann mehr oder weniger auch weg. Kann das denn sein, dass er umgekehrt hier nicht angerufen hätte und hat gesagt und würde sagen, seitdem ich Püppi kenne, bin ich ein anderer Mensch? Nee, das wäre viel zu heiß, das könnte ja irgendeiner hören. Na gut, abgesehen jetzt mal davon, dass es hier Öffentlichkeit ist. Also ich wollte darauf hinaus, empfindet er denn auch so stark wie du? Ja. Das schon. Mhm. Ja, doch. Wenn wir uns auch hören am Telefon oder so, oder wenn er dann mal hier war, er sagt mir auch, er liebt mich. Mhm. Also. Aber er hat so viel Verantwortungsbewusstsein, er sagt dann auch, er hat da eine Frau und die ist krank und hat Kinder und da hängt ein Haus dran. Mhm. Und ich drängel ihn ja auch nicht. Mhm. Ich bin ja auch sehr geduldig. Mhm. Klar. Das ist vielleicht einer meiner Schwächen, die ich habe, weil ich so geduldig sein kann. Jeder andere hat schon gesagt, vergiss es. Am schönsten lebt es sicher in klaren Verhältnissen. Ne? Ja, sicher, ne? Am tollsten wäre es, wenn es entweder ganz beendet würde. Oder wenn ihr zueinander finden könntet, wie auch immer. Ja, das wäre natürlich super. Birgit, alles Gute. Ja, gut, wie auch immer du dich entscheidest. Ja, klar. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Silke, Moment. Silke ist, ja, hier ist sie, 27 Jahre. Guten Morgen. Ach, Silke. Silke hat verschreckt aufgelegt, weil ich gefragt habe, wo sie ist. Dann haben wir jetzt die Frauke. Und Frauke ist 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, ich bin ein anderer Mensch, seitdem ich meinen Freund nicht mehr habe. Aha. Ich habe vorhin mal jetzt gehört, dass die mehrere Anrufer waren, die sich gefreut haben, dass sie jetzt jemand haben. Mhm. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Du bist froh, dass du ihn los bist. Ja. Jetzt also, erstmal die Fakten. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ich war fast 3 Jahre mit ihm zusammen. Und wie lange bist du jetzt weg von ihm? Jetzt fast 2 Monate. 2 Monate. Warum bist du weg von ihm? Oder ja, warum ist das... Das Ding war, dass unsere Beziehung im letzten Jahr immer schlechter lief. Mhm. Also was heißt schlechter? Ich habe immer mehr zugenommen in den letzten 2 Jahren, kann man eigentlich sagen. Aus Frust? Nee, mir ging es so gut und er hat mich regelrecht gemästet, kann man sagen. Aha. Also er hat immer Pizza und Chips mitgebracht und weil er selber relativ schlank war. Und Frauke hat immer kräftig reingeschoben. Na, er hat es mir halt immer hingestellt und dann... Du hast es genommen. Und vorher gegessen und ich bin nicht der Typ, der dann halt so, ach naja, die Figur und so. Und ja. Immer mitgegessen und seit ich halt mit ihm auseinander bin, habe ich das sofort alles wieder runter. Jetzt sag bitte nicht, du bist froh, dass du deinen Freund los bist, weil du jetzt wieder dünn bist. Nee, das nicht, aber das lief halt nicht mehr so gut und ich habe am Anfang halt schon ziemlich stark getrauert auch. Und gut. Ich habe mein Leben relativ schnell wieder in den Griff gekriegt. Okay, aber wenn man sagt, ich bin ein anderer Mensch, seitdem meine Beziehung zu Ende ist, das ist ja auch starker Tobak, ne? Da muss man auch sagen, da muss man ja klar sagen, das und das hat mir nicht gefallen. Ich lebe quasi wieder richtig auf, seitdem der weg ist. Was hat dir denn konkret, außer der Tatsache, dass er dich gemästet hat, nicht so gut gefallen bei ihm? Ich habe halt sämtliche Hobbys vorher schon aufgegeben, also relativ durchgehangen. Und wir hatten eigentlich auch schon eine Krise im Februar ungefähr und wollten uns schon trennen. Und dann dachten wir aber, wir versuchen es nochmal. Und ja, ich habe sämtliche Pläne und Wünsche halt für mich aufgegeben. Und du hast dich ganz ihm untergeordnet. Das heißt untergeordnet. Ich war halt immer zu Hause, ich hatte nichts mehr zu tun, habe dann halt immer nur was gekocht, wenn er kam und so. Hatte eigentlich immer vorher mal so 3 Monate nach Italien zu gehen und habe das alles sein lassen. Ich wohne in meiner Wohnung jetzt über 1,5 Jahre. Ich meine, auch mit Ursa. Halt erst gepackt, nachdem er weg war, mein Bad mal zu machen zum Beispiel. Und habe erst dann mit Führerschein jetzt angefangen. Mit Universität und sowas alles. Ja, ich meine so mit untergeordnet schon, dass du im Prinzip so deine ganzen Interessen hast zur Seite geschoben. Ja, ja, ne? Und hast alles so laufen lassen, wie er es auch wollte. Ne? Genau. Was ich ganz komisch finde ist, warum messt, wie du hast es ja gerade so ausgedrückt, warum mästet denn ein Mann seine Freundin? Wieder man, ist doch, im Prinzip mögen die meisten Männer doch nun eher die schlankeren. Nee, er überhaupt nicht. Das ist mir am Anfang überhaupt nicht so aufgefallen. Als wir zusammenkamen, war alles halt ganz normal und ich habe dann halt irgendwie immer nur so gemerkt, dass er so Anspielungen gemacht hat. Also ich bin relativ weiblich gebaut, aber war halt, als wir uns kennengelernt haben, nicht so rundlich im Sinne von mollig oder so. Dass er halt sowas sehr mag und auch einen großen Busen sehr liebt. Und je mehr ich auch gegessen habe, desto größer wurde es auch oben rum. Das ist ja nur hart. Also das heißt, der hat dich wirklich gezielt gemästet, damit du ein bisschen fetter und pummeliger wirst, ja, weil er drauf steht. Er hat mich auch verlassen, weil er eine neue Freundin die noch pummeliger war als du. Ja. Das ist ja heftig. Das ist aber wirklich... Das haut mich jetzt aber wirklich ein bisschen um, muss ich sagen. Ich hätte auch umgehauen, weil er mir davon nämlich nichts erzählt hatte. Das habe ich erst nach 2 Wochen, nur nachdem er schon mit ihr zusammen war. Nee, das haut mich nicht um, dass der jetzt eine andere Freundin hat. Das gibt es in jeder Straßenecke. Aber dass sich ein Mann, seine Frau wirklich züchtet, dass sie fetter wird, nur weil er auf dicke Frauen steht, das finde ich schon heftig, ehrlich gesagt. Dass er nicht mit, wir haben halt nie drüber geredet. Mit Chips und Pizza der versorgt, damit du ordentlich zulangst und einen dickeren Busen kriegst oder ein dickeres Speckröllchen, auf die er steht. Ja, genau. Das ist aber auch sehr diskriminierend, finde ich irgendwie. Na, man merkt es halt gar nicht. Über den langen Zeitraum, ich habe mir dann halt irgendwann, Mai habe ich mich mal gewogen und habe echt einen Schock gekriegt, als ich gesehen habe, 75 Kilo. Und ich hatte so ein Kleid, das hat mir immer super gepasst und auf den Fotos sah das ganz unmöglich aus. Also, wie viel hast du vorher gewogen? Ich habe vorher 66, im Winter vielleicht 67 Kilo gewogen. Ja, macht schon was aus, ne? Aber hallo, ne? Das ging alles auf den Bauch und auf den Arsch. So, jetzt ist es vorbei, weil er eine andere Frau kennengelernt hat, eine andere dicke Frau kennengelernt hat. Genau, eine sehr dicke. Eine sehr dicke. Und ja, dann hat er dich fallen lassen. Ja, also beziehungsweise er wollte mich eigentlich behalten, so. Aber sie auch nicht gehen lassen und wollte es jetzt so herauszögern, bis er sich dann mal entscheiden kann. Aber da hast du dann gesagt, nicht. Genau, dann habe ich ihn zwei Tage später angerufen, nachdem ich das aus ihm rausgekitzelt hatte und gesagt, es ist nicht drin. Und Mensch, Frauke, das würde mir aber schon zu denken geben. Ich hoffe, du lernst aus dieser Geschichte. Auf alle Fälle. Nee, du scheinst ja, da scheint irgendeine Veranlagung bei dir zu sein, sich so einem Menschen anzupassen oder unterzuordnen. Die hat mal im Auge, dass dir das nicht normal passiert. Ne? Ja. Dass du früher merkst, was da jemand mit dir veranstaltet. Und dass du auch eine eigene Person bleibst in einer Beziehung. Du hast ja alles aufgegeben, was du bist. Ja, genau. Ne? Und jetzt, ich war früher eigentlich ein relativ selbstbewusster und nicht unbedingt so, ja, so unterwürfig. Ja, ja, klar. Ich bin jetzt halt wieder ich selber und eigentlich noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, mit 21 Jahren kann man das alles noch ganz gut in den Griff kriegen und auch noch ein bisschen verändern. Wenn man weiß, man hat da so eine Schwäche, so eine Charakterschwäche will ich das mal nennen, da kannst du ja jetzt aufgrund dieser Erfahrung und das, was du daraus gelernt hast, was mit anfangen, ne? Dass das nicht nochmal vorkommt. Ja, ja. Du bist ein anderer Mensch, seitdem der weg ist. Das kann ich gut verstehen jetzt, nachdem, was du erzählt hast. Ja, das ist... Also ich fühle mich jetzt eben richtig wohl, ne? Da ich so jetzt auch den nötigen Abstand dazu habe. Und zwischendurch im Urlaub war und so. So soll es jetzt auch bleiben. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und ein gutes Leben. Ein gutes, relativ schlankes Leben, denn das ist ja wahrscheinlich dein Ding. Ja, so halbwegs. Tschüss, Frauke. Tschüss. Tschüss. Markus, 30 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Markus. Seit wann bist du ein anderer Mensch? Seit heute, würde ich sagen. Seit heute? Ja. Was ist denn heute vorgefallen? Heute Morgen habe ich einen Anruf bekommen. Und das war kurz nach dem Aufstehen. Klingelte das Telefon. Da war halt eine Frauenstimme am Telefon. Und die sagte eigentlich nur zwei Sätze. Ich habe heute Morgen ein... Jetzt waren wir so gespannt, was diese Frau gesagt hat. Ich werde wahnsinnig mit unserer Telefonanlage. Hier ist ständig die Leitung wegbrechen. Mann, dann geht's weiter mit Thomas. Thomas ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Thomas. Ja, ich wollte eigentlich was also zu dem Thema sagen. Ich bin vor ein paar Jahren mal auf den Strich gegangen. Ja. Also Stricher gewesen in Köln am Bahnhof. Und durch meine Frau habe ich mich komplett geändert. Jetzt heute zu dem Thema, schon der zweite, wo die Frauen eine große Rolle spielen. Also wo Frauen entscheidend dein Leben mit beeinflusst haben. Sodass du sagst, ich bin dadurch ein anderer Mensch geworden. Ja, richtig. Zweimal. Also das erste Mal war, dass du lange... Wie lange hast du als Stricher gearbeitet? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und dann hast du eine Frau kennengelernt, deine jetzige Freundin oder Frau, ne? Frau. Frau. Wusste die damals Bescheid? Wir haben ja gerade schon mal so einen ähnlichen Fall gehabt, wo jemand, die Steffi war das, die als Prostituierte gearbeitet hat. Wusste deine Frau, dass du... Ja, also das ist eine ganz dumme Geschichte. Ich habe die auf dem Bahnhof kennengelernt. Die war gerade auf dem Weg nach Hamburg. Und dann halt so über Augenkontakt und... wie man sich halt so kennenlernt. Aber die hat da nicht gewusst, was du da machst. Zu dem Zeitpunkt nicht. Hast du es ihr denn später gesagt? Wie bitte? Hast du es ihr später gesagt? Ja, habe ich natürlich. Musste ich ja auch, weil ich sehr viele Freunde auch in den Kreisen hatte. Ne? Zu der Zeit habe ich auch auf der Straße gelebt. Ne? Also für mich hat sich echt viel geändert. Ich bin jetzt verheiratet, habe ein Kind. Wie lange warst du denn da noch in dem Geschäft, in dem Gewerbe, sage ich, als du... Danach noch einen Monat oder zwei Monate und dann ist... haben uns direkt in Köln zusammen eine Wohnung genommen. Was hat sie denn gesagt, als du ihr das offenbart hast? Hier, ich habe 6,5 Jahre als Stricher gearbeitet, auf Bahnhöfen. Ja, ich meine, wenn man so viel Vertrauen einer Frau gegenüber nach so kurzer Zeit schon bringt, so, also, die war natürlich erstmal ein bisschen geschockt, ne? Aber von meiner Seite aus so war das das Beste, so früh wie möglich da jetzt was zu machen. Ja, das war das erste Mal, wo etwas Gravierendes durch eine Frau bei dir in eine gute Richtung sich entwickelt hat. Ja, richtig. Wann, was war das zweite? Oh. Ja, bei mir hat sich komplett alles geändert, ne? Mein ganzes Leben, ne? Mhm. Ich habe jetzt meine geregelte Arbeit, habe eine Familie zu ernähren, ne? Jetzt sehe ich das Leben mit ganz anderen Augen. Achso, ich dachte, es gäbe jetzt noch ein zweites Ereignis, wo du sagst, da hat eine Frau etwas bei mir bewirkt. Nee, das war's. Das war's eigentlich. Ich wollte auch auf dem Weg, wo ich dann einmal bei dir, weil ich habe da einen super Freund gehabt, mit dem ich das zusammen gemacht habe, den habe ich danach auch nicht mehr gesehen, so. Halt! Jetzt willst du den wahrscheinlich grüßen. Ja, möchte. Du weißt, dass ich das gar nicht gerne habe, die Grüßerei. Weißt du warum? Ja, das weiß ich. Nee, weißt du warum? Weil alle anderen Leute, die jetzt zuhören, sich zu Tode langweilen, wenn du irgendjemanden grüßt. Meinst du? Ja, es ist so. Aber dennoch, komm, grüß ihn und das ist gut. Ja, super. Ich grüße hier mit den Ingolf. Den Ingolf. Kurz und schmerzlos, dir alles Gute, Thomas. Alles klar. Tschüss. Danke dir, ja. Tschüss. Ja. So, Martin, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, hier ist der Martin, 31. 31, was habe ich gesagt? 21? Ja. Entschuldigung, 31, Martin. Ja. Ja, was ist geschehen bei dir? Jetzt bin ich wohl der Dritte, bei dem Frauen das Leben verändert haben. Inwiefern? Positiv, hoffe ich. Das weiß ich noch nicht genau. Aha. Es ist noch alles ein bisschen zu frisch. Erzähl mal. Sagen wir mal so. Also, ich habe ungefähr vor einem Jahr meine Freundin, na, ich weiß nicht mehr genau, ob es noch ist oder nicht, kennengelernt. Mhm. Und das ist dann alles ziemlich schnell gegangen. Und dann wollten wir eigentlich Ende Oktober heiraten. So und, schnell? Ja, so schnell. Mhm. Warum? Also sie ist aus Rumänien und hat hier ein Jahr Au-pair gemacht in Deutschland bei Bekannten. Mhm. Und gut, haben wir sich ja ganz normal im Freundeskreis kennengelernt. Mhm. Und, na, wie es so geht, haben sich halt dann näher kennengelernt, verliebt und so. Und da mussten wir uns halt klar werden, als sie wieder zurück musste. Ich verstehe, ob das Ganze weitergehen soll, oder ob wir halt Schluss machen sollen. Mhm. Und wie ging es weiter? Ja, ich bin dann halt, habe ihr versprochen, sie zu besuchen. Und dann bin ich, nicht erst im Sommer runtergefahren, sondern dann gleich die Woche drauf, als sie unten, also wieder runterfahren musste. Und habe sie dann dieses Jahr dreimal besucht unten in Rumänien. Mhm. Und geheiratet habt ihr nicht? Nein, sie ist 12 Tage vorher, hat sie mir gesagt, dass es nicht schafft, von zu Hause wegzugehen. Okay. So, jetzt bin ich gespannt auf den Punkt, wo du sagst, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Was ist passiert? Ja, früher war ich halt eher immer lieb und nett zu allen Leuten, schön vorsichtig, so von wegen, nicht zu schnell Auto fahren, immer gut aufpassen. Du warst immer so nett zu den Leuten. Ja, und mittlerweile ist mir das alles irgendwie, also ich habe irgendwie mein gesamtes Wertesystem ist voll gegen die Wand gefahren. Hä? Warum? Wegen dieser Freundin oder was? Das Problem ist, ich liebe sie ja wirklich. Und sie sagt ja auch, sie liebt mich auch. Ja. Aber sie schafft einfach nicht, von zu Hause wegzugehen. Mhm. Und seitdem bist du generell zu allen Leuten ein frustrierter, unfreundlicher Mann geworden. Nein, so auch nicht. Aber es bringt nichts, immer nur nett zu sein. Und es bringt nichts, immer nur zu versuchen, den anderen Leuten alles möglich recht zu machen. Mhm. Gut, das ist eine Plattitüde. Natürlich bringt das generell, hast du natürlich recht. Aber ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Weil du letztendlich diese Frau nicht kriegst. Ne? So kann man das ja sagen. Die ist in Rumänien, du bist hier. Hast du eine grundsätzliche Identitätskrise bekommen, was dein eigenes Selbstverständnis angeht oder wie? Nein, so kann man es vielleicht auch nicht sagen. Sagen wir mal so, ich liebe sie halt wirklich und ich bin halt namenlos enttäuscht. Und wie soll man das erklären? Kann man das sagen, vielleicht so, dass du den, ich benutze nochmal das Wort Frust, du sagst Enttäuschung, ist auch okay. Also das versuchst du an anderen Leuten ein bisschen auszulassen? Nee, du hast mich jetzt falsch verstanden. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie abdrehe, aber ich würde halt früher wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, zum Beispiel Motorradführerschein zu machen oder vielleicht dann zu denken, Fallschirm springen zu machen. Das hätte ich gesagt, das ist Schwachsinn, das bringt nichts, weil ich eher halt vorsichtiger. Also ich bin eher halt ein bisschen ein ruhigerer Mensch gewesen früher. Also du bist jetzt vielleicht dadurch vielleicht ein bisschen draufgängerischer geworden und auch fahrlässiger so mit deinem eigenen Leben, gehst du um? Ja, weil es mittlerweile vollkommen scheißegal ist, ob ich abkratze, ich. Ja, jetzt verstehe ich das. Mir liegt nichts mehr am Leben, das ist das Problem. Ich habe also danach, ich wäre am liebsten im Auto gegen den nächsten Baum gefahren. Wieso, wenn du die Frauen nun sowas von verrückt liebst, wieso gehst du nicht nach Rumänien? Nee, ich hab's dir schon gesagt, ja, ich würde sogar mit ihr runtergehen, ich würde da unten sogar leben, aber wenn bei mir alles jetzt am Bach runtergehen wird, aber ich weiß nicht, ob sie das will, also. Ach so, ja, also eine klassisch tragische, komplizierte Liebesgeschichte, die dich. Ich komme mal vor wie in einer Neuauflage, so. Die dich richtig. Remake von Romeo und Julia oder sowas. Die dich richtig angefahren hat, diese Geschichte. Also, seitdem bin ich ein anderer Mensch im negativen Sinne, weil eine Frau nicht so die Liebe erwidert, wie du das gerne möchtest und ihr nicht so leben könnt, wie du das gerne möchtest. Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Lieber Martin, wenn es noch nicht ganz sicher ist, wünsche ich dir noch, wenn ein bisschen Hoffnung da ist, dass sich das realisiert, verwirklicht. Alles Gute. Ja. Tschüss, mein Lieber. Nein. Tschüss. Ja. Jetzt ist Kevin dran und Kevin ist 20. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Erstmal schade, dass du den Rat der Woche verloren hast. Also. Naja, ich hatte ihn ja immerhin eine ganze Woche. Immerhin. Ja, mein Thema ist ganz kurios, halt mich nicht für blöde. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren, da habe ich eine Reportage gesehen. Ja. Und da ging es um Damenringen. ja. Damenringen. Genau. Dicke Damen? Waren das dicke Damen? Nee, ganz normal. Ganz normal. Und seitdem kriege ich den Gedanken nicht aus dem Kopf raus, dass ich das auch mal machen möchte. Wie Damenringen? Ja. Du bist aber keine Dame. Nee, ist schon klar. Also ich meine das auch nicht so irgendwie im sexuellen Aspekt oder so. Nein. Ohne oder sowas. Um Gottes Willen. Ja. Also seitdem er Damenringen gesehen hat, ist Kevin ein anderer Mensch. Richtig. So, aber das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Was willst du denn machen? Du bist doch ein junger Mann. Ja, aber ich habe auch mitgekriegt, dass es sowas wie Herrenringen gibt. Nein, Mixed-Kämpfe gibt es halt. Nein, du willst also mit einer Dame ringen? Ja. Hast du keine Freundin? Nee. Ja, also du wirst es im sportlichen Sinne machen. Im sportlichen Sinne, also um Gottes Willen kein sexueller Aspekt, also, keine Hintergang. Ne, es ist ganz sauber, dieses Gespräch ist ohne Beigeschmack von Frivolitäten oder so. Ja, auf jeden Fall. Du bist einfach daran interessiert, du möchtest mit Damen ringen. Richtig, genau. Warum möchtest du denn unbedingt mit Damen ringen und nicht mit Männern? Ja, ich weiß es nicht. Also, es sollte dir doch eigentlich nur um den Sport gehen. Also ja, das ist vielleicht doch wieder was Sexuelles. Nein, irgendwie. Eben nicht. Also wie ich eben schon auch bei der Redakteurin sagte, also mir geht da keiner ab bei oder so. Ja, um Gottes Willen. Aber erklär es mir, warum mit Frauen ringen? Ich weiß es nicht. Seit dieser Reportage habe ich mir Kopf gesetzt, ich möchte das mal gegen eine Frau versuchen. Einmal nur so, oder? Ja, ich meine gut, wenn es beiden Seiten nachher dann doch gefällt, vielleicht. Und wenn es dir, das ist nur anderthalb Jahre her und das beschäftigt dich ja seit anderthalb Jahren. Ja, ich habe Kontaktanzeigen geschaltet, aber seriöse, nicht in irgendwelchen Tittenhäppchen, sag ich mal. Nee, im Ernst, gibt es denn solche Clubs, solche Sportclubs in Deutschland? Ringerclubs, gemixte Ringerclubs? Jungs, ja, natürlich. Gibt es, ja, warum gehst du da nicht hin? Ja, weil hier in der Nähe keiner ist. Ach so. Wo wohnst du denn, in welcher Gegend? In der Nähe von Köln. Ja, da muss es auch. Und ja, so kurios es klingt, in Köln und Umgebung ist da nichts. Ach, weißt du, wie viele Damen hier in Köln mit dir ringen würden wollen? Ja, ich hab doch keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil ja, wie du schon sagtest, da ist immer dieser Beigeschmack, der will ja eh nur in die Kiste. Ja, ja. Ist nicht so. Ja, nee, deswegen frage ich, wenn es wirklich ganz seriöse Sportvereine gibt, die das anbieten, dann müsste es doch möglich sein, dass du in Köln oder im Ruhrgebiet, was ja noch nicht weit weg ist, irgendwo sowas finden kannst. Ja, nee, aber mir ist es immer noch nicht klar, warum das mit einer Dame sein muss. Weiß ich nicht, das habe ich mir halt in den Kopf gesetzt. Dann denk drüber nach, warum? Ja, sicherlich. Ich habe mir. Ich weiß ich nicht, gibt's nicht. Das, ja, sicher, ist ein doofes Argument, ja. Da hast du schon recht, sicher. Aber ich habe mich auch schon dahingesetzt und habe mir gedacht, ja, mein Gott, ist doch eigentlich, vielleicht ist da doch was, aber da ist nichts. Also, ich meine, wo ich es gesehen habe, habe ich auch. Könnte ja schwören, so wie ich jetzt hier sitze und mit meiner. Mit all den Überlegungen, die ich im Kopf habe, dass da doch ein bisschen was ist. Du möchtest gern weibliches Fleisch anfassen beim Ringen. Och nee, also wenn ich weibliches Fleisch anfassen will, dann gehe ich glaube ich woanders hin. Nee, aber ja. Tja, wir werden das jetzt nicht mehr lösen können, weil die Sendung gleich zu Ende ist, Kevin. Ja, ich meine gut, wer da Lust drauf hat zwischen 18 und 25, sag ich mal. Oh Gott. kann sich ja melden. Können Sie sich bei uns melden. Okay. Und dann werden wir uns nochmal unterhalten, wenn du mit einer Frau gerungen hast und du wirst uns erzählen, wie das war. Tschüss. Wenn sich einer meldet, ja. Eine. Tschüss, Kevin. Ja, eine, genau, eine. Tschüss, Kevin. Jo, schönen Abend. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik, Leo Scholten, morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. 1 Uhr mit einer offenen Telefon-Talkshow. Bye, bye. Gute Nacht. Ciao.